Lektion 7. Text 1. Hast du Lust zu kommen? Pascal Langlais? Hallo, Pascal. Hier ist Selma. Ah, guten Tag, Selma. Wie geht es dir? Kommst du heute Abend in den Deutschkurs? Nein, deswegen rufe ich ja an. Ich kann nicht kommen. Ich muss meine Familie vom Bahnhof abholen. Sie kommen mich besuchen aus Jugoslawien. Ach, wie schön. Das hast du mir gar nicht erzählt. Das ist ja auch für mich eine Überraschung. Sie haben gestern angerufen. Weißt du, ich habe am Samstag Geburtstag und da möchten Sie alle dabei sein. Deshalb rufe ich dich an. Ich möchte nämlich eine Party geben. Hast du Lust zu kommen? Och ja, gerne. Das finde ich toll. Und bring deinen Mann auch mit. Den möchte ich gerne einmal kennenlernen. Ja, natürlich. Der kommt gerne. Sag mal, Selma, wie alt wirst du denn? 30. Was? Schon 30? Du siehst aber jünger aus. Wen lässt du denn noch ein? Ein paar Freunde. Ja, und natürlich den Deutschkurs. Und wann fängt die Party an? Um wie viel Uhr, meine ich? So gegen 8. Ich kann auch früher kommen und dir helfen. Oder ich kann etwas zu essen mitbringen, wenn du möchtest. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich kaufe alles mit meinem Bruder ein. Und er kocht auch. Das hat er mir versprochen. Er kocht nämlich sehr, sehr gut. Gut, Selma. Dann sehen wir uns am Samstag. Ich freue mich. Ich mich auch. Also tschüss dann. Tschüss. Schatz, Selma hat gerade angerufen. Sie macht am Samstag eine Party. Stell dir vor, sie wird 30. Da müssen wir ihr etwas mitbringen. Hast du eine Idee? Ich? Ich weiß nicht. Ich kenne sie doch gar nicht. Kauf ihr doch Blumen. Das ist immer gut. Blumen? Ich weiß nicht. Das finde ich nicht sehr originell. Eine Platte vielleicht? Sie hört doch so gern Musik. Hat sie denn einen Plattenspieler? Das weiß ich nicht. Oder schönes Briefpapier. Das ist doch eine Idee. Briefpapier? Na ja, wenn du meinst. Ich weiß ja auch nicht. Oder ein Feuerzeug? Ach nein, sie raucht doch nicht. Aber vielleicht eine Blumenvase? Nein, nachher gefällt die ihr nicht. Weißt du was? Ich kaufe ihr Blumen. Das ist immer gut. Und denk dran, Samstag um 8. Wir sind beide eingeladen. Ja, aber muss ich denn da mit? Samstag will ich eigentlich mit Hans und Karl Skat spielen. Du kannst doch auch alleine hingehen. Mama kommt ja gleich wieder. Verdammt, jetzt auch noch das Telefon. Wer ist dann das schon wieder? Ramon Avenado? Selma Pezzo. Hallo, Ramon. Wie geht's dir? Ah, im Moment schlecht. Entschuldige, Selma. Aber das Baby schreit. Es hat Hunger. Wir haben keine Milch im Haus und meine Frau ist auch nicht da. Oh je. Ich mach's kurz, Ramon. Ich möchte dich und deine Frau am Samstag zu meiner Geburtstagsparty einladen. Am Samstag? Das passt uns gar nicht. Da haben wir nämlich selber Gäste hier. Tut mir leid, Selma. Das ist aber schade. Naja, da kann man nichts machen. So, ich mache dann Schluss. Tschüss, Ramon. Tschüss und vielen Dank, Selma. Nein, nicht die Vase.